Köchel, reduziere, püriere, passiere, köchel, lass ruhen und dann nimm das restliche Wässerchen oben auf, filtriere, kläre die pure Essenz und sprühe den Juice auf die Zungen der Gäste. Ah, Tomate pur.